Ja, Bro. Inshallah deine Sünden werden verziehen. Inshallah deine Sünden werden verziehen. Oh. Das Leben ist ne Schachtelpralin. Ja, ja. Und alle kriegen das, was sie verdienen. Egal wie schnell du rennst, vor Gott kannst du nicht fliehen. Inshallah deine Sünden werden verziehen. Inshallah. Das Leben ist ne Schachtelpralin. Ja, ja. Und alle kriegen das, was sie verdienen. Egal wie schnell du rennst, vor Gott kannst du nicht fliehen. Inshallah, Inshallah deine Sünden werden verziehen. Ich kenn Menschen wie dich, ihr macht gerne Ansagen, yeah. Ihr schreit, ihr wollt, dass alle anderen Angst haben. Kein Respekt vor keinem Mensch, ihr seid immer frech, ah. Ihr seht keine Fehler ein, ihr habt immer recht. Nach außen hin sympathisch, tief im Innern bist du teuflisch. Was für Ehrenmann, tief im Innern bist du käuflich. Zu schwachen bist du schlecht, zu starken bist du freundlich. Auf einmal bist du gläubig, du bist so richtig räudig. Deine Taten werden dir zum Verhängnis. Wie viele Leute sind wegen dir im Gefängnis? Aber ich wünsche nichts Schlechtes, denn nur Gott weiß, was gerecht ist. Inshallah. Das Leben ist ne Schachtelpralin, ja, ja. Und alle kriegen das, was sie verdienen. Egal wie schnell du rennst, vor Gott kannst du nicht fliehen. Inshallah, Inshallah deine Sünden werden verziehen. Das Leben ist ne Schachtelpralin, ja, ja. Und alle kriegen das, was sie verdienen. Egal wie schnell du rennst, vor Gott kannst du nicht fliehen. Inshallah, Inshallah deine Sünden werden verziehen. Ich kenn Menschen wie dich, die stets einen Grund für Streit finden. Immer zu Wasser predigen und Wein trinken. Denn gemessen wird mit zweierlei Maß. Sie vergessen sich jeden Tag, weil keiner was sagt. Können keinem trauen, zwanghaftes Spionieren. Verzerrte Wahrnehmung, alles außer selbst reflektiert. Sie sind listig und verlogen, so verleiten sie ein. Aber reden so, als trügen sie einen heiligen Schein. Weil ihnen irgendetwas fehlt zur Vollkommenheit. Sieben Achtel, ungenügsam, nichts kann sie zufrieden machen. Dieses Leben funktioniert wie eine Pralinenschachtel. Jeder kriegt nur das, was er verdient. Inshallah. Das Leben ist ne Schachtelpralin, ja, ja. Und alle kriegen das, was sie verdienen. Egal wie schnell du rennst, vor Gott kannst du nicht fliehen. Inshallah, Inshallah deine Sünden werden verziehen. Das Leben ist ne Schachtelpralin, ja, ja. Und alle kriegen das, was sie verdienen. Egal wie schnell du rennst, vor Gott kannst du nicht fliehen. Inshallah, Inshallah deine Sünden werden verziehen.